genügt man diesem Gebot mit einer sakrilegischen Beichte oder sakrilegischen Kommunion. Wer sakrilegisch beichtet oder kommuniziert, der genügt dem dritten Kirchengebot nicht, weil es die Intention der Kirche ist, dass wir diese Sakramente dazu empfangen, wozu sie eingesetzt sind, nämlich zu unserer Heiligung. Kann man jetzt sagen, ja, das Gesetz ist, Vorschrift ist trotzdem erfüllt, wenn jemand in den Beichtstuhl gegangen ist, aber keine Lossprechung bekommen hat oder sakrilegisch kommuniziert hat. Wenn Sie das Gesetz, ich möchte natürlich hier die Wirkung, die eigentliche Wirkung der Sakramente sehen, das heißt die Heiligung der Seelen. Also nicht jemand sagen, ja, dem Gebot habe ich Genüge getan, weil ich bin in den Beichtstuhl gegangen und umgekehrt und wieder raus. Da bin zur Kommunion gegangen, obwohl ich nicht im Stand dazu war, im Gnadenstand. Jetzt könnte man auch gleich den Hunden und den Affen die Kommunion geben. Das sagt der Heilige auch. Thomas von Aquin ausdrücklich, non mitendus canibus. Nicht den Hunden vorzuwerfen, die heilige Kommunion.